Ein deutsches Märchen. Geliebte Nachtigall. Diese Geschichte stammt aus einer Zeit, in der China von Königen regiert wurde. Dieser König hatte einen wunderschönen Palast. Und die schönste Lage im Palast war sein üppiger Garten mit Blumen aller Art. Einige dieser Blumen wurden nur in diesem Garten und nirgendwo sonst auf der Welt gefunden. Der Gärtner schnürte an sie winzige Glöckchen. Der Garten war so groß, dass man, wenn man ihn ganz anschaute, sehen konnte, dass er in den Wald führte. Ein Fluss floss in diesen Wald und neben dem Fluss stand ein Baum, der die Heimat der Nachtigall war. Die Nachtigall sang so süß, dass jeder, der ihre Lieder hörte, fasziniert sein würde. Dieses Königreich war so berühmt, dass Menschen aus weit entfernten Ländern zu Besuch kamen. Schriftsteller schrieben Bücher über das Königreich und in allen von ihnen beschrieben sie meistens die Nachtigall und ihre Lieder. Eines Tages las der König selbst ein solches Buch. Als er von der Nachtigall las, war er in Gedanken versunken. Welcher Vogel aus unserem Königreich ist das? Ich habe nie vorher davon gehört. Er rief seinen Premierminister zu sich. Herr Minister, was ist das, was ich gelesen habe? In unserem Königreich gibt es einen Vogel namens Nachtigall, der so süß singt, dass er als das schönste Wesen in unserem ganzen Königreich gilt. Wie kommt es, dass wir noch nie davon gehört haben? Eure Hoheit, ich habe noch nie von so einem Vogel gehört. Geh, finde es und bitte es, heute Abend vor mir am Hof zu singen. Wie ihr wünscht, Eure Hoheit. Der Premierminister eilte, sobald er den Befehl des Königs hörte. Oben und unten, links und rechts, fragte er alle, die er im Palast traf. Aber niemand hatte von der Nachtigall gehört. Er ging noch einmal zum König. Eure Hoheit, es ist durchaus möglich, dass die Schriftsteller über den Vogel als Erfindung ihrer Fantasie geschrieben haben. Und in Wirklichkeit gibt es so einen Vogel überhaupt nicht. Nein, der König von Japan hat mir dieses Buch geschickt. Nichts, was im Buch steht, kann eine Lüge sein. Ich will die Nachtigall singen hören. Führe sie mir bis zum Abend vor. Sonst wird das ganze Königreich bestraft werden. Der Premierminister hatte keine andere Wahl. Er fragte immer wieder alle, denen er begegnete, nach dem Vogel. Endlich traf er ein kleines Mädchen. Nachtigall? Ja, ich habe sie gesehen. Ich habe sie auch singen hören. Sie lebt in der Nähe des Flusses. Hör zu, wenn du mich zur Nachtigall mitnimmst, werde ich dir eine Belohnung besorgen. Einerseits ging der Minister mit dem Mädchen in den Wald und andererseits sandte er dem König eine Nachricht, dass der Vogel gefunden worden war. Beide erreichten den Teil des Waldes, in dem die Nachtigall gewöhnlich sang. Die Nachtigall begann ihr Lied. Da sagte das kleine Mädchen: Siehst du? Schau mal, das ist der Vogel, von dem ich dir erzählt habe. Der Minister hörte nichts von dem, was das Mädchen sagte. Er war begeistert von dem Lied der Nachtigall. Hast du das gehört? Jeder kann die Welt vergessen, wenn man ihr Lied hört. Ich habe noch nie ein süßeres Lied gehört. Wahrlich, der König wird ekstatisch sein, wenn er es hört. Meine geliebte Nachtigall, komm in den Palast. Der König will dich singen hören. Es ist eine Ehre für mich, dass der König nach mir gefragt hat. Ich werde sicher kommen. Sie nahmen die Nachtigall mit und gingen zum Palast. Der Palast war wunderschön dekoriert und er strahlte in seiner ganzen Pracht. Der König saß auf seinem Thron. Alle Höflinge und Adligen waren anwesend. Ein goldener Ständer wurde speziell für die Nachtigall aufgestellt. Die Nachtigall saß darauf und begann zu singen. Ihr Lied war so hinreißend, dass der König zu Tränen gerührt wurde. Ich möchte, dass mein goldener Ring um den Hals der Nachtigall gehängt wird. Nein, Eure Hoheit, ich will gar nichts. Dass euch mein Lied gefallen hat, das ist meine Belohnung. Der König befahl der Nachtigall, im Palast zu bleiben. Ein goldener Käfig wurde für sie gebaut. Sie durfte zweimal am Tag und einmal in der Nacht fliegen. 12 Soldaten gingen mit ihr und banden ihr ein rotes Band um den Hals. Die Nachtigall hasste es, so zu fliegen. Dies dauerte wochenlang. Eines Tages schickte jemand dem König eine Schachtel, in die das Wort Nachtigall geschnitzt war. Sicherlich muss es ein neues Buch über die Nachtigall sein. Aber es war kein Buch in der Box. In der Box war eine Nachtigall, die mit Diamanten und Edelsteinen besetzt war. Und als man an dem Ding zog, sang sie genau wie die echte Nachtigall. Ein Band baumelte an ihrem Hals, auf dem geschrieben stand: Diese Nachtigall, die dem König von Japan gehört, ist im Vergleich zu der Nachtigall, die dem König von China gehört, nicht echt. Alle waren begeistert, die künstliche Nachtigall zu sehen. Was für ein Genuss! Lasst uns also beide zusammen singen lassen. Beide Nachtigallen waren dazu bestimmt, zusammen zu singen. Aber ihr kombinierter Gesang war nicht sehr angenehm, da die echte Nachtigall sang, was immer sie wollte. Und die künstliche Nachtigall kannte nur die Lieder, die in sie eingebaut waren. Es ist nicht die Schuld der künstlichen Nachtigall. Sie singt einfach das, was ihr beigebracht wurde. Dann wurde nur noch die künstliche Nachtigall zum Singen gebracht. Ihre Erzählweise klang genau wie die der echten Nachtigall. Und wegen ihrer funkelnden Diamanten sah sie exquisit aus. Die künstliche Nachtigall sang viele Lieder. Einige Zeit später sagte der König, dass er nun die echte Nachtigall hören wolle. Wo ist die Nachtigall hin? Hat jemand gesehen, wie sie rausflog? Wie ist es möglich, dass niemand weiß, wohin sie gegangen ist? Es scheint, dass sie den Palast verlassen hat. Alle auf dem Platz waren glücklich, dass sie die künstliche Nachtigall hatten, der sie immer wieder zuhörten und deren Lieder sie erfreuten. Diese Nachtigall ist so wunderschön. Und sie singt so gut. Betrachtet man es, kann niemand sagen, dass es sich um eine künstliche Nachtigall handelt. Wir freuen uns über dieses Geschenk des Königs von Japan. Herr Minister, organisieren Sie am kommenden Sonntag ein Konzert. Ich wünsche mir, dass das ganze Königreich die süßen Lieder dieser Nachtigall hört. Wie ihr wünscht, Eure Hoheit. Am nächsten Tag wurde das Konzert der Nachtigall organisiert. Alle liebten es. Aber einige von ihnen hatten auch die echte Nachtigall singen gehört. Das ist gut. Aber nicht so gut wie die echte Nachtigall. Wenn sie singt, ist man zu Tränen gerührt. Bravo, das ist so gut. Egal wie oft man es hört, man will noch mehr hören. Die künstliche Nachtigall wurde in den Gemächern des Königs an seinem Bett aufgestellt. Der König hörte ihre Lieder vor dem Schlafengehen. Und er hatte ihr den Titel der königliche Sänger gegeben. Dieser Titel wurde auf ein Band gestickt und ihr um den Hals gebunden. Und jetzt wurden auch Bücher über die künstliche Nachtigall veröffentlicht. Ihr Ruhm breitete sich weit und breit aus. Nach einem Jahr hatten sich der König und seine Höflinge eines ihrer Lieder eingeprägt. Sobald sie anfingen, ihr Lied vorzutragen, fingen die Leute an, mitzusingen. Aber eines Nachts, als die künstliche Nachtigall für den König sang, hörte man aus ihrem Inneren ein Geräusch von etwas Zerbrechendem. Am nächsten Morgen schickte der König es zur Reparatur an einen Uhrmacher. Eure Hoheit, ich habe diese Maschine gründlich untersucht. Da sie zu viel und so oft singen muss, sind die Drähte und Verbindungen im Inneren stark gebrochen. Und wenn ich versuche, sie zu reparieren, könnte sie ihre Stimmung verlieren. Ich bedauere, Ihnen mitteilen zu müssen, dass sie nie wieder singen kann. Als es bekannt wurde, war das gesamte Königreich verzweifelt, da die Nachtigall eine Quelle der Unterhaltung für sie alle war. 5 Jahre vergingen. Der König wurde krank und seine Gesundheit nahm eine Wendung zum Schlechten. Das Volk des Königreichs betete für die Genesung des Königs. Eure Hoheit, würdet ihr bitte an etwas teilnehmen? Was kann ich für euch tun? Der König sagte nichts. Er wurde schwächer und es schien, als könne er nicht mehr gerettet werden. Er fand es schwierig zu atmen. Er erinnerte sich an nichts anderes als Singt, singt, meine geliebte Nachtigall, singt. Ich habe dich mit so viel belohnt. Das könnt ihr mir nicht antun. Singt, singt. Aber die Nachtigall rührte sich nicht. In diesem Moment hörte der König plötzlich von außerhalb seines Fensters Gesang. Ein Strahl der Hoffnung und des Glücks breitete sich über das Gesicht des Königs aus. Nach einer Weile dachte der König, er hätte einen schwachen Blick auf einen Vogel am Fenster. Er versuchte, die Augen zu öffnen und sah, dass die echte Nachtigall am Fenster stand. Sie sang. Du bist zurückgekommen. Sing, sing, meine geliebte Nachtigall. Die Nachtigall sang dort noch einige Zeit. Das Glück des Königs wuchs mit jedem Ton und es schien, als würde sein Lebenswille langsam wieder aufleben. Danke, vielen Dank, meine geliebte Nachtigall. Warum hast du mich verlassen? Aber heute, als du zurückgekommen bist, hast du mir mein Leben zurückgegeben. Wie soll ich es dir jemals zurückzahlen? Eure Hoheit, ihr habt mich bereits belohnt. Ich erinnere mich, als ich zum ersten Mal vor euch sang, wart ihr zu Tränen gerührt. Was kann eine größere Belohnung für einen Künstler sein? Die Nachtigall sang noch ein weiteres Lied. Und während er es hörte, schlief der König ein. Im Schlaf sah er aus, als würde er nach Äonen endlich fest schlafen. Am nächsten Morgen, als der König erwachte, strömten die Sonnenstrahlen durch das Fenster. Die Nachtigall stand neben ihm und der König sah viel besser aus als zuvor. Bleibt für immer bei mir, meine geliebte Nachtigall. Sing nur, wenn du dich zum Singen inspiriert fühlst. Ich werde dich nie wieder zwingen. Nein, Eure Hoheit, ich kann nicht im Palast leben. Wann immer ich Lust habe, euch zu sehen, werde ich kommen. Ich werde ein Nest irgendwo in der Nähe bauen. Und wenn ihr mich braucht, werde ich zu euch fliegen und für euch singen. Durch meine Lieder werde ich euch alles über das Königreich erzählen. Aber ihr müsst mir etwas versprechen. Natürlich, sagt's mir. Ich werde es dir geben, was immer du verlangst. Ihr dürft niemanden wissen lassen, dass ich euch alles über das Königreich erzähle. In Ordnung, ich stimme zu. Als er das sagte, flog die Nachtigall weg und der König erkannte, dass wir keine Vögel einsperren und inhaftieren sollten. Auch sie haben das Recht zu leben, wie es ihnen gefällt. Niemand darf jemanden versklaven. Und Vögel sehen am besten aus, wenn sie frei fliegen und in Bäumen und Wäldern singen. Dort sind sie zu Hause. Und nicht in Palästen oder in den vier Wänden menschlicher Behausungen. Nach einiger Zeit, als der Minister den König besuchen kam, sah er, dass der König nicht auf seinem Bett lag, sondern lächelnd am Fenster stand. Der Premierminister eilte hinaus, um allen diese gute Nachricht zu überbringen. Und das gesamte Königreich freute sich.